Diskurs und Dokument. Am Mikrofon Stefan Lohr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Schweiz, das Gold und die Toten, so heißt das Buch des an der Universität Genf lehrenden Soziologen Jean Ziegler. Der Wissenschaftler wirkt auch als Nationalrat im Parlament der Schweizer Eidgenossenschaft. In Berlin erläuterte er die Thesen seiner Untersuchung. Hitler ist bankrott. 8 Monate vor dem Einfall in Polen. Dann beginnt der Zweite Weltkrieg. Auch analysierbar als eine Dimension internationaler Wirtschaftskriminalität. Hitler wandelt sich zum systematischen Räuber, nicht nur zum Massenmörder, sondern zum systematischen Räuber. Wie das geschehen ist, können wir im Detail nachher sehen. Gestohlen werden die Devisenreserven, Gold- und Devisenreserven, alle Länder hatten ja Goldstandard damals, Goldreserven von 11 Zentralbanken besetzter Länder, von Frankreich über Polen, über Litauen, über Norwegen, über Luxemburg und Belgien und so weiter und so weiter. Die Goldreserven der 11 besetzten Zentralbanken, dann die sogenannten Devisenschutzkommandos, die räumten Privatbijouterien, Privatbanken, Unternehmen und so weiter aus und dann das fürchterliche Totengold, von dem wir nachher reden wollen. Jetzt hatte Hitler ein Problem. Er war weltmarktabhängig. Die Reichsmark taugte nichts als konvertible Währung. Er hatte Berge von Gold, von Raubgold. Keiner wollte die nehmen. Keiner wollte die nehmen. Außer den Schweizer Gnomen. Und die haben dieses Raubgold genommen, gewaschen. Zweimal in der Woche kamen bei Basel von Berlin kommend aus der Reichsbank, aus der preußischen Münz, wo die Waren umgeschmolzen wurden und zweitens aus der Reichsbank, von SS-Angehörigen bewaffnet begleitete Lastwagenkolonnen bei Basel über die Grenze, Lörrach-Basel über die Grenze, nach Bern in den Goldbunker. Dort wurde umgeladen unter den Bundesplatz, wo heute noch die Goldreserven der Nationalbank sind. Und die Schweiz schickte monatlich Millionen und Millionen weltmarkttauglicher Schweizer Franken nach Berlin und erlaubte so Hitler, den Krieg weiterzuführen. Die Schweizer Gnomen sind wahrscheinlich die arrogantesten und zynischsten und hypokritischsten Lebewesen, die es gibt, aber sie sind ihren Kunden treu. Das muss man sagen, sie sind hochkompetent und sie sind ihren Kunden treu. Der letzte Raubgoldtransport kam an am Abend des 6. April 1945, 3 Wochen genau vor Hitlers Selbstmord. Vor Hitlers Selbstmord. Jetzt meine These, die dokumentarisch erhärtet ist, aber durch reichsdeutsche Dokumente und jetzt verifiziert worden ist durch den Eisenstadtbericht, ist, dass die Schweizer Hehler den Zweiten Weltkrieg verlängert haben und so verantwortlich sind für Millionen von Menschenleben. Bei der Reichsbank gab es 2 Konten, genannt nach den zwei Obersturmbannführern, die diese Konten verwalteten, Max Heiliger und Bruno Melmer. Und dort wurden die in der preußischen Münz eingeschmolzenen Barren deponiert und kamen dann auch natürlich in den Goldwaschbunker von Bern. Die Schmuckstücke gingen direkt zu den Bijoutiers in Zürich, in Lugano, in Basel und so weiter und wurden dort, die Uhren auch, und wurden dort von den SS-Verkaufsnetzen verschachert. Wie Gold gestohlen wurde, da gibt es viele Variationen. Unglaublich ist die Bürokratie, die Devisenschutzkommandos, das ist ein merkwürdiger Name, die Privatbetriebe geplündert haben, die haben immer Quittungen ausgegeben. Zum Beispiel der belgische Goldschatz, der König belgische Goldschatz, der war schon 1938 bei der Banque de France deponiert worden, weil die Belgier Angst haben, der Krieg kommt und so weiter. Die Banque de France hat ihren Goldschatz plus den polnischen, plus den belgischen evakuieren können, von Lorient aus, von einem Hafen in der Bretagne aus, bevor die deutschen Panzer in der Bretagne einfielen. Auf dem Kreuzer Victor Schölcher ist nach Dakar der belgische Goldschatz ausgelaufen, wurde dort gelagert, also nicht in Dakar, sondern in Kai, im Landesinnen. Und dann hat Hitler, also Göring war der Chef der Kriegswirtschaft, der oberste Kriegswirtschaftsherr, hat 2 Jahre lang mit Pétain verhandelt über die Rückführung des belgischen, französischen und polnischen Goldschatzes nach Europa. Das lange Verhandlungen in Wiesbaden war die Kommission d'Armistice in Wiesbaden und so weiter und so weiter. Und schließlich haben Gestapo-Agenten verkleidet als Beduinen dieses Gold in einer unglaublichen Operation, die 18 Monate gedauert hat, von Kai den Fluss hinunter, Bamako, Tombuktu bis Goa geführt, von Goa mit Kamelen durch die Sahara nach Colombeschar, das ist 2100 Kilometer, durch Colombeschar zu Colombeschar und von Colombeschar nach Algier auf der westalgerischen Eisenbahn, von dort über das Mittelmeer nach Marseille, von Marseille nach Berlin mit dem Eisenbahnzug und so weiter und so weiter. Das war, und dann wurde das Gold enteignet gegen Reichsgenussscheine. Am Schluss. Die holländische Königsfamilie ist auf einem englischen Kriegsschiff in der Nacht des Einmarsches in Den Haag ausgefahren, hat die Hälfte, etwa 120 Tonnen des Goldschatzes mitnehmen können. Ein anderer Teil ist in Rotterdam zurückgeblieben. Die sehr aktive Widerstandsbewegung, die holländische Widerstandsbewegung, hat versucht, ihn mit kleinen Booten auf das Hohe Meer zu bringen, zu englischen Kriegsschiffen. Zwei Schiffe sind aufgeflogen auf Seeminen im Hafen von Rotterdam. Dann hat die deutsche Marine die Goldkisten gehoben und dann gab es ein Urteil des Seegerichtes in Hamburg, das erklärt hat, dass die Seeprise, das stimmt völkerrechtlich, das Prisengut legitim dem Prisennehmer gehöre. Und dieses holländische Gold ist dann, ohne umgeschmolzen zu werden, direkt in die Schweiz gekommen. Und dann haben die Schweizer lange gezögert, ob sie es jetzt umschmelzen sollen. Umschmelzen sollen, haben es dann doch gleich behalten, wie es gewesen ist. Dieser Wirtschaftskrieg, der so intim mit der fürchterlichen militärischen menschlichen Tragödie kausal verwoben ist, hat drei Vermögenskomplexe produziert, die heute in der Schweiz gesucht werden. Die drei Vermögenskomplexe sind das deutsche Raubgold. Nach dem Krieg 1946 haben die alliierten Siegermächte die Schweizer zitiert nach Washington und haben gesagt, jetzt ist der Hitler tot, jetzt ist das Reich am Boden, jetzt ist Japan, hat kapituliert und ihr müsst jetzt Rechenschaft abgeben, ihr, die Komplizen von Hitler. März, Mai, 68 Tage lang haben die Schweizer gelogen wie die Pferdediebe. Sagt, was, wir sind ja neutral, der fürchterliche Herr Hitler, das ist das Problem der Deutschen, wir machen ja nur Geschäfte mit jedem, der will und so weiter, haben sich gewehrt und gewehrt und gewehrt. Und merkwürdigerweise, am 28. Mai 1946, die Siegermächte, die Millionen von Menschen verloren haben im Kampf der Zivilisation gegen das braune Ungeheuer, haben eine Saldoquittung unterschrieben. Haben gesagt, gut, hören wir auf mit euch. 250 Goldfrankenmillionen, die übergebt ihr uns und Schluss, und dann geht nach Hause. Das ist etwa 15% nach Eisenstadt-Bericht des tatsächlich vereinnahmten Raubgoldes. Und der Rest ist immer noch da. Warum haben die Alliierten plötzlich die Sieger vor den Besiegten klein beigegeben? Sehr wahrscheinlich das Problem des Kalten Krieges. Truman und nicht mehr Roosevelt war an der Regierung. Zum Beispiel die Organisation Gehlen, ich gebe einige Beispiele, die Organisation Gehlen ist im Juni 1946 in die westlichen Geheimdienste integriert worden. Gehlen ist dieser Nazi-General mit 4000 Agenten, die an der Ostfront gearbeitet haben, viele unter ihnen Kriegsverbrecher, die wurden übernommen von den Amerikanern als konstituierter Geheimdienst im Juni 1946. Klaus Barbie, der Gestapo-Chef von Lyon, Le Boucher de Lyon, der die jüdischen Kinder von Isieux deportiert hat, der Jean Moulin umgebracht hat, der Präsident des Conseil National de la Résistance und so weiter und so weiter. Barbie wurde rekrutiert im September 1946 vom amerikanischen Geheimdienst. Also es war der Moment, wo vor allem die amerikanische Regierung ihre ganze Strategie wechselte. Priorität war jetzt nicht mehr die Denazifizierung, die Abrechnung mit den Hehlern Hitlers, sondern Priorität war jetzt Containment. Die Bankenkommission des amerikanischen Senates sagt, hat sie recht, ein Vertrag, der völkerrechtliche Vertrag, der dolosiv erschlichen wird, also mit falschen Vorgaben, ist sowieso ungültig. Und er muss wieder verhandelt werden. Es muss eine Reparationskonferenz geben, wo die Schweiz dieses Gold jetzt herausgibt. Präsident Clinton, der allein zuständig ist, hat noch nichts entschieden. Aber alles sieht dann auch aus, dass diese Reparationskonferenz kommen wird. Der zweite Komplex, Vermögenskomplex, der jetzt gesucht wird, es gibt ein Memorandum of Understanding zwischen der Schweizerischen Bankiervereinigung und dem Jüdischen Weltkongress und der Jewish Agency vom Mai 96, vom Mai des letzten Jahres, gerade vor einem Jahr, wo eine Untersuchungskommission eingesetzt worden ist unter dem Vorsitz von Volcker, dem ehemaligen Notenbankchef der Vereinigten Staaten, die nach den herrenlosen jüdischen Vermögen suchen soll. Was geschehen ist und was geschieht, ist, dass seit 50 Jahren sind Vermögenswerte in wahrscheinlich sehr großer Höhe deponiert bei Schweizer Banken, bei Treuhändern und so weiter, aber vor allem bei Schweizer Banken. Das sind alle die Vermögenswerte, die jüdische Menschen, Gemeinden, Familien, Unternehmen und so weiter, auch andere Menschen, nicht jüdische Familien, aber vor allem jüdische Familien, die ja die ersten waren, die Schrecken des Hitlerregimes erfahren hatten und die vorausnehmen mussten, was da noch kam, in die Schweiz transferiert haben, um sie vor der Arisierung, der Enteignung in Sicherheit zu bringen. Abraham Burg, der Präsident der Jewish Agency, sagt, es handelt sich um den größten Bankraub der Geschichte, nur hat diesmal die Bank den Klienten beraubt. Und nicht ein Dritter hat sie beraubt. Denn die Bankraub, es muss Milliarden und Milliarden Zinsen müssen da sein, die sogenannten herrenlosen Vermögen. Warum sind die plötzlich so aktuell geworden? Die letzten intakten jüdischen Gemeinden unseres Kontinents sind ja hinter dem eisernen Vorhang gewesen. Das sowjetische Terrorregime ist zusammengebrochen im August 91. Vorher war ja eine Kontaktnahme auch aus Ost-Berlin, Rumänien und so weiter gar nicht möglich mit einer Schweizer Bank. Und jetzt sind diese Menschen gekommen, wöchentlich, Paradeplatz in Zürich, Corso Helvetico in Lugano, Bahnhofstraße und so weiter und so weiter, und haben ihr Geld zurückverlangt, die Erben, auch hin und wieder Überlebende, vor allem die Erben. Und dann sagt der Schalterbeamte, gemäß dem schweizerischen Recht, er tut nichts Unrechtes, gemäß haargenau dem schweizerischen Recht, wo ist der Totenschein? Und in Majdanek, Belsen, Treblinka gab es keinen Totenschein. Sagt der Beamte, also bitte, Gesetz ist Gesetz, gehen Sie nach Hause. Und wenn es einem Erben gelungen ist, hin und wieder eine Verschollenheitserklärung beizubringen, also eine, die äquivalent ist im Schweizer Recht, dem Totenschein, dann sagt der Schalterbeamte, ja, jetzt beweisen Sie einmal, dass Sie der Alleinerbe sind. Und weil die SS-Halunken ganze Familien, ganze Dörfer, ganze Ghettos, ganze Städte ermordet haben, ist der Nachweis des Alleinerbenseins fast praktisch nie zu lösen. Dann hat die israelische Knesset einen Beschluss gefasst, Ende 92, und hat dem Jewish World Congress, dem jüdischen Weltkongress, die Generalvollmacht erteilt, die Kollektivrepräsentation für alle jüdischen Gläubiger. Und dann hat diese starke, mutige, effiziente Organisation hat in Amerika den politischen Druck, das sind ja meist der Bronfman, der Präsident ist ein enger Freund von Clinton, letztes Jahr war Präsidentschaftswahljahr in den Vereinigten Staaten, hat den politischen Druck mobilisiert, Clinton hat den War Crimes Disclosure Act unterschrieben, die Wirtschaftskriegsarchive sind frei geworden, die Schweizer Banken bloßgestellt und dann mussten sie dieses Memorandum of Understanding unterschreiben. Und jetzt wird gesucht, nicht nach einem Sparbuch, das da liegt, einfach auf den Namen, sondern das Geld wurde ja längst veruntreut. Und man kann ja psychologisch das schon ein wenig nachvollziehen, 45, 46, 47, die Bankiers, die lesen ja auch Zeitungen. Es gab 3,5 Millionen Juden in Polen, überlebt haben 4.000. Das haben die gelesen, haben gesagt, da kommt ja sowieso keiner mehr, auch die Kinder sind tot und Schluss. Das geht in die stillen Reserven. Dann die Geschäftsanwälte, die fiduciarisch deponiert haben, die haben also die Konten einfach ausgeräumt und Schluss. Aber es gibt keine herrenlosen Vermögen, es gibt kein Lost Money, wie die Amerikaner sagen, weil Schweizer Banken führen ja Buchhaltung, Jahr nach Jahr, und die internationalen Revisionsgesellschaften, Anderson, Price Waterhouse und so weiter, die von dieser paritätischen Kommission jetzt eingesetzt werden, um die Bankenverliese der Zwingburgen in Zürich und überall sonst zu durchleuchten, die müssen jetzt den Weg, die Rekonstitution dieser Vermögenswerte vornehmen. Und das ist eine moralische Aufgabe, dass die herausgegeben werden. Das muss herausgegeben werden. Der letzte Vermögenskomplex, der jetzt in der Schweiz gesucht wird, das ist der am schwierigsten zu definierende. Am 10. August 1944, also 3 Monate nach der Normandie-Landung, als die deutsche Gegenoffensive in der Normandie nicht gelungen war, also als das Oberkommando sah, dass die Invasionstruppen nicht ins Meer zurückgeworfen werden konnten, dass also die Schlacht von Europa begonnen hatte und wahrscheinlich schon verloren war, hat die SS in Straßburg, im Maison Rouge, also in dem Hotel Rotes Haus, eine Konferenz einberufen des Freundeskreises Reichsführer SS Himmler. Freundeskreis Reichsführer SS Himmler, das waren die Großindustriellen, die Bankier und so weiter, die von der SS die Sklavenarbeiter erhalten haben, die mit der SS zusammengearbeitet haben und so weiter, IG Farben, das Zyklon B-Gas im Vernichtungslager kam von den IG Farben, Messerschmitt, Volkswagen und so weiter, der Schweizerische Bankverein war dort, Zürcher Bankiers waren dort und so weiter. Und Hitler hat das Kapitalexportverbot vom Januar 1933, das war der zweite Last, den er nach der Machtergreifung gemacht hat, das Kapitalexportverbot, hat er aufgehoben. Und die Straßburger Konferenz hat beschlossen, so viel wie möglich deutsche Vermögenswerte ins Ausland zu transferieren, geheim und geheim zu lagern, um, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute, die Wiederaufstehung eines Vierten Reiches zu sichern und gleichzeitig auch die Fluchtwege zu sichern der Hauptverantwortlichen. Und da sind Millionen und Millionen und Millionen von Tonnen von Gold, Bilder, Vermögenswerten, Devisenbestände und so weiter in die Schweiz gelangt und über die Schweiz nach Lateinamerika. Ich habe einige OSS-Dokumente hier im Buch zitiert, zum Beispiel das Göringgold, 4 Tonnen Gold von Reichsmarschall Göring, kam bei Buchs über die Grenze. Göring war Klient unter dem Tarnnamen Dr. Ingermann bei der Davoser Filiale der Graubündner Kantonalbank, Davos, weil dort das deutsche Sanatorium war und das deutsche Sanatorium stand schon von allem Anfang an unter der Leitung der NSDAP, also der Partei, und diese Graubündner Kantonalbank hatte dort eine Filiale und hat die Göring-Beute, die da bekannt ist, es gibt noch andere, die in diesem OSS-Dokument versenkt. Der Schweizerische Bankverein hat 72 Dollarmillionen von Ribbentrop erhalten. Ein Teil davon wurde überwiesen auf ein Konto Banco Transatlantico Alemán in Buenos Aires. Göring hat sich 2 Stunden vor seiner Erhängung vergiftet. Ribbentrop wurde als erster erhängt, hat es auch verdient. Und da ist keiner mehr gekommen, das Geld, diese Riesenschätze, die liegen ja noch irgendwo. Ich komme zum Schluss. Ich habe den Biografen von Hans Sulzer zitiert, hier im Buch. Hans Sulzer war der Mitinhaber der Maschinenfabrik Winterthur. Die hat über 290 Waggons geliefert, der SS für die Deportationen zum Beispiel. Und so weiter und so weiter. Winterthur, ein großes multinationales Unternehmen. Der war 67 Jahre alt. Und dann haben ihn die Alliierten auf die schwarze Liste gesetzt. Morgenthau und das Ministerium of Economic Warfare hat ihn auf die schwarze Liste gesetzt, wo Tausende von Schweizer Firmen und anderen Firmen drauf waren, die mit dem Reich Geschäfte machten und so weiter und so. Und Sulzer ist psychisch zusammengebrochen. der 67-jährige internationale Wirtschaftskapitän, hochkompetent, weltgewandt, sagt sein Biograf, ist psychisch zusammengebrochen. Hat gesagt, ja, wie kann man mir das antun? Ich auf der schwarzen, mein Betrieb, meine Gesellschaft der schwarzen Liste, das kann ja nicht sein. Ich habe ja nur Geschäfte gemacht. Der war zerstört, hat sich auch nie mehr erholt. Zerstört. Ich habe nur Geschäft gemacht. Ja, der Herr Hitler, das ist das Problem der Deutschen. Warum? Der bezahlt ja pünktlich. Warum sollten wir mit dem nicht Geschäft machen? Wir sind ja neutral. Ich mache Geschäfte. Keiner von denen, von den drei Nationalbankobern, Rossi, Hirsch, Weber, vom Bundesrat, also die sieben kontemplativen Mönche da in Bern, die Gnomen von Zürich, keiner hat sich irgendwie Rechenschaft darüber gegeben. Das ist fast unverständlich, wenn man das in Berlin sagt, aber es ist so dokumentarisch nachweisbar, dass in diesem Krieg die Zivilisation gegen die Barbarei stand, der Mensch gegen das Tier. Der Mensch gegen das Tier, Punkt, fertig. Und das ist die helvetische Neutralität. Und bis heute hat die gehalten. Und jetzt sind wir in einer ganz schwierigen Situation, wo nämlich aus Amerika, dem großen Bruderland, die Dokumente, der Spiegel kommt. Dem kann man nicht entgehen. Und jetzt sind auch in drei Bundesstaaten Gesetzesvorlagen eingegeben, New Jersey, Rhode Island und New York, dass den Schweizer Banken die Lizenz entzogen wird, dass die also nicht mehr Zugang haben zur Börse in New York, nicht mehr Zugang haben zur Investition von den Pension Funds und so weiter und so weiter. Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Und die Schweiz jetzt ist wie in der Fieberkrise. Der Gott, die Außenminister der Schweiz, ein kultivierter, gescheiter Mann aus Locarno, sagt, ja, aber das sind ja nur amerikanische Dokumente vom Eisenstadt. Und der Herr Clinton hat ja noch nichts gesagt. Und so weiter und so weiter. Also Ablehnung. Und schon kommt das Gift auch, der Antisemitismus, der überall ist. In Zürich können Sie lesen von der Blocher-Partei, das ist eine Rechtspartei von der Schweizerischen Volkspartei, große Plakate, Erpressung. Wir werden erpresst vom jüdischen Weltkongress, von den Amerikanern. Die wollen an unser Geld heran und so weiter und so weiter. Es ist also ein Moment, wo diskutiert werden muss. Und ich sage es aus Überzeugung, auch wenn ich das als Schweizerischer Nationalrat nicht sagen sollte, auch mobilisiert werden muss im Ausland. Im Ausland. Weil ohne äußeren Druck in der Schweiz eben nie etwas geschieht. Wenn die europäische Öffentlichkeit sich abwendet von dieser Tragödie jetzt, dann ist es wieder vorbei für 50 oder 100 Jahre. Aber wenn es uns gelingt, aus dieser Identitätskrise demokratisch nicht durchzustehen, sondern zu erarbeiten, wenn es uns gelingt, die Primärreformen durchzuführen, die jüdischen herrenlosen Konten bis zum letzten Rappen zurückzugeben, und zwar schnell, weil das ein minimales Gesetz der Gerechtigkeit ist, eine minimale Form des Gerechtigkeit. Wenn es uns gelingt, das Nazi-Raubgold den ehemaligen Alliierten zu wohltätigen Zwecken oder was immer auch ist, zurückzugeben, zu überstellen mit Zins und Zinseszinsen, ohne große neue Reparationskonferenz, unilateraler, diplomatischer, transparenter Schritt. Wenn es uns gelingt, die Verbrechervermögen, die Nazi-Beutevermögen, irgendwie noch zu eruieren und die dann auch öffentlichen Zwecken zugänglich zu machen, dann ist schon etwas Wichtiges passiert. NDR 3. In Diskurs und Dokument hörten Sie den Schweizer Soziologen und Parlamentsabgeordneten Jean Ziegler. Sein Buch »Die Schweiz, das Gold und die Toten« ist im Bertelsmann Verlag erschienen. Am kommenden Sonntag hören Sie hier den Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky mit seinem Vortrag bei den Tübinger Rhetoriktagen.